Es gab vor kurzem zur Gratulation für die Erfolge des 7. Parteitages der Partei der Arbeit Koreas in Wolgograd, Russland, einen Vortrag und im Bundesstaat Enugu, Nigeria, eine Buchausstellung. In der Veranstaltung in Russland wurde ein Glückwunschschreiben an Genossen Kim Jong-un angenommen.